Alles war still. Die Tür zum Nebenraum war angelehnt. Der Professor, dem die grün-goldene Uniformjacke zu weit und die Hose zu lang war, fühlte sich in seiner Würde beeinträchtigt. Ja, und mir war ein bisschen unheimlich, weil ich nicht wusste, was da kommen würde. Mensch auf dem Hochseil. Da. Da kommt er schon. Und auf seinem Buckel. Kneifen Sie mich, Professor. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, doch. Auf seinem Buckel trägt er eine junge Dame. Und die ist ja, na, die hat ja fast gar nichts an. Hedge, bitte. Das ist... Ja, das ist Fatima, die Blume des Orients. Weg von der Tür, Hedge, zurück zum Schild. Gleich kommt unser Auftritt. Musik.

ich's mir so recht überlege, Professor Hinkeldey hat recht. Inwiefern, mein lieber Hedge? Ihre Abenteuer, Professor, sollte man nicht in schlichter Prosa wiedergeben, sondern in epischen Versen. Hören Sie mal zu, Professor. Singe mir, Muse, die Taten des listenreichen Fandusen. Zwei addiert er zu zwei und löst so alle Probleme. Eine Fandusiniade? Sehr schön, mein lieber Hedge. Dichten Sie weiter. Professor van Dusen auf dem Hochseil, Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Friedrich W. Bauschulte und Klaus Herm als Professor van Dusen und Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen hörten Sie Edgar Ott, Dieter Ransbach, Christian Rode, Klaus Nägelin, Otto Czarski, Karin Grüger, Eva-Maria Miener, Krikor Melikian, Dieter Kursawe und Klaus Jepsen. Regieassistenz Ulrike Brinkmann. Ton und Schnitt Georg Fett und Manfred Rabbel. Regie Rainer Klute.